Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Am 4. August 1945, vor gut 75 Jahren, nahm der amerikanische Soldatensender AFN seinen Betrieb in einer Villa im Berliner Stadtteil Dahlem auf. Erster Programmpunkt war George Gershwins Rhapsody in Blue. AFN Berlin begleitete seine Hörer bis zum 15. Juli 1994. An jenem Tag folgte die amerikanische Nationalhymne einer dreistündigen Sondersendung. Dann war Schluss. Am 23.08.1990 widmete der RIAS den beliebten Kollegen eine Sendung der Reihe Swingstadt Berlin. Lutz Adam sprach mit Hörern und Machern des AFN. Hinzu kommen natürlich Programmausschnitte und viel Musik. Viel Vergnügen. Beim Fußballspielen oder nach dem Radfahren, irgendeiner war immer zu Hause, der das Radio laut aufmachte und wir dann sofort zu demjenigen liefen, der diese Musik anspielte. Das hieß also, Folk at Five läuft an im AFN und alle waren da. Die Musik, die haben wir geliebt wie unsere Eltern. It's time for the frolic. At five. Hey, hey, what do you say. How you doing there, guys and dolls, and welcome back to the Wednesday night edition of Frolic at Five. We have a quickie for you tonight, 20 minutes of your requests and dedications courtesy of AFN Berlin. Join us, won't you? Your host is on. Jedes Mal, wenn dieses Lied gespielt wurde in dieser Sendung, sprang ich vom Essen auf. Essen war damals mit Eltern in der Wohnküche, beim Alpenradio. Aber wenn diese Melodie erklang, sprang ich auf, ließ Essen stehen, rannte ins Wohnzimmer, wo für damalige Zeiten eine verhältnismäßig neue Musiktruhe stand. Und dann natürlich alle Höhen, alle Bässe für mein Lied. The Mess is Here. Thank you. Das waren Stimmen einiger Berliner, zweier Berliner, die ich neulich in einer Jazzkneipe fragte, was ihnen spontan zum EFN einfällt. Und Dizzy Junkans und Günther Löser stehen sicherlich für viele, viele Tausende von EFN-Hörern in und rund um unserer Stadt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Vor 45 Jahren war es soweit. Knapp 4 Wochen, nachdem die GIs uns zum zweiten Mal und diesmal wirklich befreiten, kamen sie nach Berlin. Die Spezialtruppe von Major John Hayes mit ihren Lastwagen voller Verstärkeranlagen, Kabel, Lautsprecher, Mikrofone und natürlich voller Platten. Und das aktuelle On-Air-Date für den EFN Berlin war Sonnabend, der 4. August 1945. In der berühmten Villa in Dahlem, in der Podbielski Allee 28, wurde mit einer Stärke von 1000 Watt auf der Wellenlänge von 210 Meter ist gleich 1420 Kilohertz von 6 Uhr früh bis Mitternacht gesendet. Schon sehr schnell wurde dieser amerikanische Soldatensender zu einem Sender der Deutschen. Besonders die junge Generation geriet völlig aus dem Häuschen. Die Musik, die lässige Art der Diskjockeys, das war neu und aufregend und gab uns auf diesem Trümmerhaufen das Gefühl, es geht wieder aufwärts, wir schaffen das, wir sind ein Teil der neuen Welt. Ich möchte in dieser heutigen Swingstadt Berlin-Ausgabe an einige der großen Sendungen von damals erinnern. Mittags gab es zum Beispiel nach den News von 12.10 Uhr bis 13 Uhr eine Musiksendung. Die hieß ganz am Anfang Nifty Fifty und später Open House oder Noontime Rendezvous. Und eine Erkennungsmelodie war diese. Thank you. Cruising with Cap, Cap Calloway, mit seiner Band. Die Disc-Jockeys oder Moderatoren suchten sich die Titel aus, mit denen sie ihre Sendungen begannen. Das waren natürlich meistens ihre Favorite Songs. Im Sommer 1948 zum Beispiel war Sergeant Bob Baker mittags am Mikrofon. Er war ein Gene Krupa-Fan und natürlich begann seine Sendung mit einem damals sehr, sehr beliebten Titel der Krupa-Band, Leave Us Sleep. Der berühmtesten EFN-Musiksendung, die fast 20 Jahre lang jeden Tag von Montag bis Freitag von 17 Uhr bis 17.50 Uhr aus der Podbielski-Allee live in unsere Radios kam, war am Anfang schon die Rede. Frolic at Five, ab 1951 moderiert von George Hudek. Erfinder der Sendung und vor allem des Titels Frolic at Five war Jim McKay. Er machte aus diesen heißen 50 Minuten eine Wunsch- und Grußsendung. Aber erst bei George Hudek wurde Frolic at Five zum ganz, ganz großen Renner beim EFN Berlin. Er bekam in den 50er Jahren jede Menge Fanbriefe und er beantwortete alle persönlich und handschriftlich. Ich habe eine solche Antwort vor mir zu liegen und ich glaube, der Inhalt ist ganz interessant dafür, wie eng und wie herzlich man damals miteinander umging. Der Brief stammt vom 13. Oktober 1952 und ist gerichtet an Horst Voss. To Horst Voss. Hey, hey, well, what you say? Many thanks to you, Horst, and all the fine German people for making my stay here in Berlin so pleasant. I hope that we shall always be the best of friends. Thanks a lot for listening and stay well. Hi, auf Wiederbab, Sergeant George Hudek. Das heißt etwa, vielen Dank, Horst, dir und all den netten Deutschen, die ihr mir meinen Aufenthalt hier in Berlin so angenehm macht. Ich hoffe, dass wir immer die allerbesten Freunde bleiben. Nochmals Dankeschön fürs Zuhören und mach's gut, ja? Auf Wiederwab, Sergeant John Hudak. Die Erkennungsmelodie von Frolic at Five haben wir schon gehört, 920 Special, die V-Disc-Version von Harry James. Am Schluss von Frolic at Five gab es immer einen Woody Herman-Titel, Skinned Again. Den Ralph Flanagan-Titel Aspen Harlem hörten wir damals im EFN jeden Abend zur Mitternachtsshow. Am Vormittag von 10.05 bis 11 Uhr gab es auch jeden Tag die Sendung Merly Music, also nur Musik. Diese Sendung kam aus Frankfurt, das heißt, sie wurde beim EFN in Frankfurt produziert und von allen deutschen EFN-Stationen übernommen. An die Erkennungsmelodie erinnern Sie sich bestimmt. With a Song in My Heart, gespielt vom Orchester André Kostelanitz. Es war eine wunderschöne Sendung, lief auch Jahrzehnte. Nur sogenannte Instrumentals mit den berühmtesten Orchestern. Ich erinnere mich an Percy Faith, Hugo Winterhalter, Nelson Riddle, Frank Jacksfield, David Rose, Gordon Jenkins. Und es gab schon auch mal einen Glenn Miller. Machen wir ein bisschen Merly Music. Oh. Warum hört man heutzutage nur so selten solche zeitlos schöne Musik? Das war zunächst Holiday for Strings, das geniale Arrangement von Jerry Gray für die Army Air Force Band Glenn Millers und danach Someone to Watch Over Me, gespielt vom Orchester Percy Faith. Es gab am Abend eine ähnliche Sendung von 19 bis 20 Uhr, die kam auch aus Frankfurt, Music in the Air. Die Erkennungsmelodie war You Are Everywhere von Victor Young. Was gab es sonst im EFN damals? Wir haben hier einen Sendeplan vom Donnerstag, den 8. März 1951. Das Programm begann früh um 5.57 Uhr mit dem Sign-On. Von 6 bis 8 gab es die Daybreak Serenade, sie hieß später Wake Up Easy. Von 8 bis 8.30 Uhr das Musical Scrapbook. Von 8.45 Uhr bis 9 Uhr die Hymns from Home. Von 9 bis 10 Uhr Music's No Mystery. Um 10 Uhr begann dann Merely Music. Von 12 bis 13 Uhr Nifty Fifty, ab 13.45 Uhr Melody Roundup. Von 15 bis 15.30 Uhr für die Country-Freunde Hillbilly Guesthouse. Von 16 bis 17 Uhr für die Liebhaber der Klassik das Outpost Concert. Von 17 bis 18 Uhr dann Frolic at 5, danach das Berlin Bulletin mit Kurznachrichten aus unserer Stadt. Von 18.30 Uhr bis 19 Uhr Spotlights on Sports und daran anschließend bis 20 Uhr Music in the Air. Von 20 bis 20.30 Uhr wurde immer ein Sänger oder ein Bandleader vorgestellt. Am 8.3.51 zum Beispiel war es Vaughn Monroe. Von 21 bis 21.20 Uhr dann aktuelles Report from Europe. Von 21.30 Uhr bis 22 Uhr Starlight Concert. Um 22.05 Uhr begann die Sendung Playhouse und danach von 22.30 Uhr bis 23 Uhr die Jimmy Durante Show. Und von 23 bis Mitternacht schließlich After Hours. Apropos Vaughn Monroe, hier ist seine Band, die man damals noch fast täglich hören konnte. Thank you. war ein kleiner Fehler in dieser alten Aufnahme. Ich bitte um Nachsicht, aber ich hoffe, Sie haben sich gefreut, mal wieder einen Vaughan Monroe gehört zu haben. In unserer Sendung darf natürlich ein bisschen AFN Live nicht fehlen. Wir blenden uns ein in die Morgensendung Wake Up Easy vom 16. August 1963 mit PFC Mike Marshall, und mit so schöner und swingender Musik wurden wir damals geweckt, täglich vom AFN. Dukes of Dixieland, after you've gone and left me crying. 6 minutes on the nose before 8:54 degrees in Berlin. Rhythm Is My Business, the album, sings Ella Fitzgerald. I'm running wild, lost control. Running wild, mighty flow. Feeling gay, reckless too. Carefree mind all the time, never blue. Always going, don't know where, always showing, cause I don't care, don't love nobody, it's not worthwhile, all alone, I'm running wild. Ella Fitzgerald and Bill Doggett running wild. And to put the cap on things, Joe Bushkin's piano. Joe Bushkin's piano with Kenyon Hopkins in the orchestra. There's a small hotel. That'll do it for the Friday morning edition of Wake Up Easy from AFN Berlin for the 16th of August, 1963. This has been Army PFC Mike Marshall. We'll be back again in the morning on Saturday at 7:30 hours around till 8 with another Wake Up Easy for you. Don't forget noontime rendezvous today at 11:30 hours till 13 with Army Sergeant George Hudak, your host. See you tomorrow. Wake Up Easy was meant for you. We hope it brought you a chuckle or two. We're here each morning at dawn's early light to add a smile and to start your day right. So please remember to tune in each day when we'll bring music and news out your way. And so here's saying to you goodbye till then. Well, wake up, wake up. When Wake Up Easy will be with you once again. We pause now 10 seconds for technical adjustments. Also Zeit für ein Adjustment, eine technische Anpassung brauchen wir nicht, lieber Mike Marshall, aber die Zeit für die Sendung ist schon fast wieder abgelaufen. Bye-bye und alles Gute wünscht dem EFN und Ihnen, liebe Swing-Freunde, Ihr Lutz Adam. Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten die 58. Folge der RIAS-Reihe Swingstadt Berlin. Am 23. August 1990 gratulierte Lutz Adam dem amerikanischen Soldatensender EFN Berlin zum 45. Geburtstag. Anfang dieses Monats, am 4.8., hätte es einen neuen Geburtstag geben können, den 75. Aber der EFN stellte sein Berliner Programm 1994 ein. Am kommenden Samstag erwartet Sie an dieser Stelle der dritte Teil unserer Reihe über John Lennon. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.